wir halten ja nächste Woche einen Vortrag bei uns in den Räumen von Radioaktiv. Ja. Und der Titel dieses Vortrages soll sein, warum die Politik die Krise nicht stoppen kann. Ja. Welche Krise meinen Sie damit genau? Also der Untertitel heißt ja, was ist eigentlich Kapitalismus? Damit wird vielleicht ein bisschen deutlich, in welche Richtung es geht. Mein Ausgangspunkt wird die Finanzkrise sein, die ja jetzt ihr 10-jähriges Jubiläum feiert, die 2008 ausgebrochen ist mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers, ein sehr renommiertes Bankhaus, und wo dann tatsächlich innerhalb von Stunden das gesamte Weltbankensystem gewackelt hat, weil eine Bank der anderen nicht mehr vertraut hat. Und damals dann noch Bush, das war die letzten Monate von US-Präsident Bush, der Milliarden mobilisiert hat, um das Bankensystem zu retten. Die Chinesen, die Europäer haben nachgezogen. Dann sah es so aus, als ob das stabilisiert werden konnte. Aber war eigentlich völlig klar, wozu das führt, nämlich zu einer enormen Aufblähung der Staatsverschuldung. Und genau damit haben wir es jetzt seit 10 Jahren zu tun, dass immer mehr Staaten wackeln und ja, dieses System im Grunde nicht mehr aus der Krise rauskommt. Eurokrise, Brexit, was auch immer, zunehmende Handelskriege, jeder muss schauen, wo er bleibt. Wir kennen das alles aus den Nachrichten. Wir haben im Grunde eine fundamentale Krise des Kapitalismus oder der Kapitalverwertung, die eine Menge von politischen Konsequenzen hat. Zum Beispiel die, dass sehr viele Menschen doch spüren, dass sie möglicherweise auch zu den Überflüssigen in Anführungszeichen zählen könnten. Überflüssig im Sinne der Systemlogik und deswegen anfällig werden für populistische Reaktionäre. Rassistische Vorstellungen nach dem Motto, sollen doch die anderen alle bleiben, wo sie sind, Hauptsache wir schotten uns ab. Das ist eine weltweite Tendenz und die hat ganz viel mit dieser fundamentalen Krise des Kapitalismus zu tun. Also Sie spannen so ein kleines bisschen den Bogen zwischen Kapitalismus und aktuellen politischen Problemen. Genau, absolut. Da gibt es natürlich viele, viele Faktoren, die eine Rolle spielen, aber die entscheidende Grundlage ist die, dass wir es mit einer neuen Form von Krise der Kapitalverwertung zu tun haben und das weltweit. Weil die Frage ist ja, warum kommt dieser Rechtspopulismus, oder ich bin nicht ganz glücklich mit dem Begriff, ich sage eigentlich lieber Protofaschismus, aber warum kommen diese reaktionären, autoritären Bewegungen gerade jetzt hoch? Warum kamen sie nicht vor 15 Jahren hoch? Und das hat was damit zu tun, dass die Kapitalverwertung, der Kapitalismus weltweit wesentlich instabiler und krisenanfälliger geworden ist. Okay. In Ihren Aufzeichnungen, die man im Internet auf Ihrer Seite findet, da sprechen Sie darüber, dass Sie eigentlich nicht gerne vom Kapitalismus reden. Ja. Warum? Ja. Aber wissen Sie, es gab mal eine Zeit in der alten BRD, da hat man tatsächlich, wer da das Wort Kapitalismus überhaupt in den Mund genommen hat, der war schon irgendwie entlarvt als Agent Ostberlins, der unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung unterwandern wollte, weil wir hatten keinen Kapitalismus. Bei uns gab es die soziale Marktwirtschaft und das war was vollkommen anderes. Kapitalismus war so ein Kampfbegriff aus dem Giftarsenal Moskaus. Das war tatsächlich mal so und die Zeiten sind ja nun lange vorbei. Heute hat man das Gefühl, fast jeder hat irgendwie mittlerweile was gegen Kapitalismus. Und nun könnte man ja als alter Kapitalismuskritiker eigentlich froh sein darüber, aber ich habe ein bisschen das Problem, weil sehr vielem, was so unter der Überschrift Kapitalismuskritik läuft, eigentlich sehr wenig Kritik dabei ist und sehr wenig Verständnis von dem, was Kapitalismus eigentlich ist. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, eigentlich lieber von Kapitalismus zu sprechen, um zu betonen, dass wenn man gegen diesen Ismus ist, man was vom Kapital verstanden haben sollte. Und ich glaube, darauf käme es an, dass sich mehr Einsichten in den Charakter des Kapitals verbreiten. Okay, damit kommen wir auch direkt zur nächsten Frage. In Ihren Vorträgen, da verwenden Sie ganz gerne Begriffskombinationen wie Akkumulation des fiktiven Kapitals zum Beispiel. Ja. Muss man denn unbedingt Ökonom sein oder zumindest Marx gelesen haben, um Ihrem Vortrag folgen zu können? Beziehungsweise für wen ist Ihr Vortrag gedacht? Ja. Wer kann da, für wen eignet er sich? Ja, ich hoffe, er eignet sich für viele. Also ich würde mal einfach sagen, wer ein Problem hat mit Kapitalismus oder daran selbst rumlaboriert, so wie ich und viele andere auch, was sind denn nun die Ursachen der Krise und wie kommt man da raus, ist sehr herzlich eingeladen. Ja, meine Analyse beruht in Teilen auch auf Marx, allerdings auf gerade solchen Passagen von Marx, die sehr viele Marxistinnen stiefmütterlich behandelt haben. Und genau solche Passagen, die eigentlich heute aktueller denn je sind. Zum Beispiel ist der Begriff fiktives Kapital, der stammt von Marx. Alles redet vom Finanzkapital, auch die meisten Linken. Finanzkapital ist ein Begriff von Lenin und Hilferding. Der Begriff fiktives Kapital trifft viel mehr das, was im Moment stattfindet. Es ist hilfreich, wenn man Marx ein bisschen kennt, es muss aber nicht sein. Also mein Anspruch ist, auch die vielleicht auf den ersten Blick etwas komplizierteren Dinge auf eine Art und Weise zu erklären, dass man dem auch folgen kann, wenn man jetzt nicht Marx gelesen hat. Deswegen habe ich auch sehr viele Folien dabei, versuche das so anschaulich zu machen, wie es geht. Okay. Kommen wir nochmal einmal zurück zur Politik bzw. gesellschaftlichen Auswirkungen. In unserer Gesellschaft wird ja sehr, sehr viel Wert auf Demokratie gelegt. Ja. Aus verschiedenen Gründen. Ist ja, ja auch vielleicht nicht das Schlechteste. So ist es, kann man ja sehen, wie man möchte. Aber geht Demokratie, diese hochgelobte Demokratie, in der wir leben, ginge die auch ohne Kapitalismus? Also die Form der Demokratie, die wir jetzt haben, die hat natürlich sehr viel mit Kapitalismus zu tun. Weil Kapitalismus setzt erstmal Staatlichkeit voraus. Also der Staat ist ganz wichtig für die Kapitalverwertung, schon allein deswegen, weil er das Eigentumsrecht garantieren muss und auch notfalls mit Gewalt durchsetzen muss, sonst funktioniert die Veranstaltung namens Kapitalismus überhaupt nicht. Und letztendlich muss man sich als, ich sage jetzt mal, Insasse dieser Marktwirtschaft, letztendlich dem Diktat des Marktes auch beugen. Deswegen ist natürlich die bürgerliche Demokratie, nenne ich mal, in der wir leben, durchaus sehr beschränkt, was Emanzipationsmöglichkeiten von Menschen angeht. Allerdings muss ich da gleich dazu sagen, dass es nicht falsch verstanden wird. Die Form der rechtsstaatlichen Demokratie, die wir jetzt haben, ist auf jeden Fall im Vergleich zu allem anderen, was es sonst auf der Welt gibt, die mit Abstand am wenigsten schlechte Staatsform. Das ist zu betonen und insofern finde ich, sind diese demokratischen Verhältnisse natürlich auch zu verteidigen. Ich sage nochmal, Ansturm, Rechtspopulismus, Krise der Demokratie. Aber was wir sehen müssen, und dann wird es nämlich interessant, diese ganzen krisenhaften Entwicklungen, die ist ja im Schoße des vermeintlichen Paradieses von liberalen Demokraten entstanden. Dass die DDR, die Sowjetunion untergegangen ist, das war gut so. Dieses System hatte keine Perspektive, es war kein Beitrag zur Emanzipation von Menschen, ganz im Gegenteil. Nur das Jubelgeschrei der Liberalen und der Anhänger vom Kapitalismus oder Marktwirtschaft der 90er Jahre, von wegen jetzt sei alles gut, Ende der Geschichte und blühende Landschaften und so weiter, das hat sich doch dermaßen blamiert. Und liberale Anhänger von Demokratie, wie sie es verstehen, und Marktwirtschaft, müssen zur Kenntnis nehmen, dass diese ganze Krise in ihrem vermeintlichen Paradies entstanden und erwachsen ist. Und deswegen müssen auch gutmeinende Liberale, die sich mit sehr viel Recht aufregen über die Entwicklung der letzten Jahre, eigentlich mal ihre eigene Position kritisch hinterfragen und sagen, was hat denn das Aufkommen dieser Krise mit unserem vermeintlichen Paradies zu tun? Also, es hat was mit dem Kapitalismus zu tun und seiner Krisenanfälligkeit. Und deswegen, um auf Ihre Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen, eine wirklich befreite Gesellschaft, die sich befreien würde von den Zwängen der Kapitalverwertung, wäre nur dann anstrebenswert, wenn es darin wesentlich mehr Emanzipationsmöglichkeiten für Menschen gäbe, als es heute gibt. Und die hätten wir im Prinzip, das liegt auf der Hand. Ich sage nur mal, die explodierende Produktivität gäbe uns die Möglichkeit, dass wir alle wesentlich weniger arbeiten müssten, ohne dass es uns damit schlechter ginge, sondern wir wesentlich mehr aus unserem Leben machen könnten. Wir können allerdings die Chancen dieser gigantischen Produktivitätssteigerung nur nutzen, wenn wir über den Tellerrand der Marktwirtschaft oder des Kapitalismus hinausblicken und dieses Gedankengefängnis, das der Kapitalismus letztendlich ist, überwinden. Da haben Sie mir meine nächste Frage eigentlich schon fast aus dem Mund geklaut. Oh, und zwar wäre die ja gewesen, die liberale Politik, wie sie momentan vorherrscht, da schieben sich die Parteien ganz gerne gegenseitig die Probleme zu. Also jeder versucht, die Schuld von sich zu schieben. Ja. Also alle sind sich in einem einig, die falsche Politik wird gemacht. Genau. Und wie käme man da hinaus? Das ist natürlich keine einfache Frage und erst recht gibt es darauf keine einfachen Antworten. Wir sind ja hier nicht im Populismus. Nee. Hätten Sie da kurz und knapp, ich weiß, das ist schwierig, hätten Sie da kurz und knapp einen Ansatz, wie man da ad hoc rauskommen könnte? Ja, also danke erstmal, dass Sie das auch betonen. Es ist wirklich schwierig und ich kann nicht das Programm aus der Tasche ziehen und sagen, Leute, morgen müssen wir es alles so machen, dann wird alles gut. Was die Kritik, die einige Leute, darunter auch ich, verbreiten, bewirken kann, ist, dass vielleicht mehr Leute als bisher über die Grundlagen der Misere nachdenken und deswegen nicht mehr nur sich in der Kategorie bewegen, wir brauchen eine andere Politik, sondern darauf stoßen, dass wir eine andere Ökonomie brauchen. Wir brauchen grundsätzlich eine andere Art zu wirtschaften. Wenn diese Einsicht von wesentlich mehr Menschen geteilt würde als bisher, dann wären wir schon einen Schritt weiter. Dann hätten wir noch nicht das große Programm, aber es würden sich wesentlich mehr Menschen Gedanken darüber machen, über Schritte, wie man hinauskommt. Und da die allermeisten Menschen nun nicht blöd sind, sondern intelligent und Fantasie haben und sehr viel Qualifikation haben, habe ich da eigentlich viel Vertrauen, dass da mehr erwachsen würde. Also das, was die Kritik leisten kann, ist nur der erste Schritt. Ich will aber trotzdem, um es noch ein bisschen plastischer zu machen, was ich mir vorstellen könnte oder wünschen würde, wäre zum Beispiel eine breite gesellschaftliche Bewegung für radikale Arbeitszeitverkürzung. Zum einen leiden sehr viele Menschen unter ihrer Arbeit. Sie sehen das, es gibt jetzt zum Teil bei der Post, bei der Eisenbahn, gibt es so Tarif, auch bei der IG Metall gibt es Tarifverträge jetzt in der neuesten Zeit, wo sich Leute entscheiden können, entweder ein bisschen mehr Geld zu kriegen oder mehr freie Zeit. Und obwohl die in der Regel eben nicht viel Geld verdienen, entscheiden sich sehr viele für lieber mehr freie Zeit. Das ist einer der vielen Hinweise darauf, dass sehr viele Menschen doch unter ihrer Arbeit leiden. Raus aus der Mühle, das ist so ein Standardspruch von Arbeitnehmern. Das ist die eine Seite. Es gibt ein großes Bedürfnis, nach weniger arbeiten zu müssen. Und die andere Seite ist, dass die gigantische Produktivitätssteigerung uns im Prinzip auch die Möglichkeit dazu gibt. Die Roboter und die Computer werden von Tag zu Tag besser. Wir können wirklich im Wortsinne sagen, schon morgen können wir mit noch weniger Arbeit noch mehr Reichtum, ich meine nicht monetären Reichtum, sondern stofflichen Reichtum, Nahrung, Kleidung, Wohnung, Bildung, das, was wir wirklich zum Leben brauchen, noch mehr stofflichen Reichtum schaffen. Und in einer solchen Situation, die doch eigentlich eine wunderschöne Situation ist, machen wir Überstunden ohne Ende. Soll es die Rente mit 67, mit 70, mit 75, mit 80 geben? Das ist doch ein Irrsinn. Obwohl die Roboter und die Computer immer besser werden, sollen wir immer länger arbeiten. Das ist ein schreiender Widerspruch. Daran ist nicht Frau Merkel oder der böse Herr Ackermann schuld oder was, sondern daran ist die Irrsinnslogik der Kapitalverwertung schuld. Und da muss man keinen Karl Marx gelesen haben, um das zu verstehen, sondern jeder, der darauf stößt, Menschenskind. Die Roboter und die Computer werden seit Jahrzehnten immer besser. Und schon morgen werden sie noch besser sein. Und wir sollen immer länger arbeiten. Das ist doch ein Irrsinn. Das ist doch ein Irrsinn. Und aus dieser Logik müssen wir raus. Radikale Arbeitszeitverkürzung. Und ich rede nicht von der 35-Stunden-Woche, ich rede von der 30-, von der 20-Stunden-Woche und von noch weniger. Das wäre machbar, aber nur, wenn wir aus der irrsinnigen Wachstums- und Maximalprofitlogik der Kapitalverwertung einen Ausweg finden. Wenn Sie Veränderungen wollen, die kann man nicht irgendwie so herbeibeten, sondern es muss immer auch ein Bedürfnis da sein, ein subjektives Bedürfnis. Und ich sehe, dass Massen von Menschen unter ihrer Arbeit leiden und Massen von Menschen eigentlich weniger, deutlich weniger arbeiten wollen, mehr vom Leben haben wollen. Und wenn es gleichzeitig ginge, Stichwort Produktivität, ja, Menschenskind, dann müssen wir das doch hinkriegen.